بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf dem Gesandten Allahs Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag der Auferstehung, bis an dem Tag, an dem niemand erfolgreich sein wird, außer jemand, der mit einem sauberen und gesunden Herzen kommt. Beim letzten Mal haben wir über die Regelungen in Bezug auf den Imam gesprochen. Und mit dem Imam meint man hier, der tatsächlich der vorbetet oder der nicht nur vorbetet, sondern der Imam der Moschee ist. Ansonsten, Imam kann auch mehr bedeuten als dies. Der Imam kann auch sein, gemeint damit der Khalifa. Aber das ist in dem Thema, was wir angesprochen haben, nur indirekt angesprochen. Und zwar wann? Wir haben zum Beispiel gesagt, dass der Imam der Muslime, damit meinten wir den Khalifa, der hat Vorrecht gegenüber allen anderen, das Gebet zu leiten. Ja? Gegenüber allen anderen, auch gegenüber dem Imam der Moschee. Ja? Weil er hat also die größte Führerschaft in der islamischen Gesellschaft. Insofern ging es aber hauptsächlich um das Gebet. Jetzt möchten wir darüber sprechen, über Personen, die nicht Imam sein dürfen. Und wir wissen, dass das Imamsein eine wichtige Sache ist bei uns in der Religion und das Gebet gleich nach den zwei Shahadas kommt. Deswegen also nimmt dieses Thema eine besondere Stellung ein. Und genauso wie es bestimmte Voraussetzungen gibt, wie wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass man Imam sein darf, man muss zum Beispiel alt genug sein, um diese Sache auszuführen. Man muss auch Muslim sein, darüber haben wir gesprochen. Umgekehrt gibt es Dinge, wenn man bestimmte Eigenschaften besitzt, dann darf man nicht Imam sein im Gebet. Zum ersten einmal darf niemand Imam sein, der ein Fasiq ist. Und Fasiq kommt vom arabischen Wort Fasaqa. Und Fasaqa bedeutet heraustreten. Das heißt, und gemeint ist, er tritt aus dem Kreis der Gehorsamkeit raus. Das heißt, er sündigt. Und gemeint ist noch insbesondere jemand, der eine große Sünde begeht oder regelmäßig kleine Sünden begeht. Und mit großen Sünden natürlich sind die Sünden gemeint, die einen nicht aus dem Islam rausbringen. Denn wenn jemand durch seine Sünde aus dem Islam austritt, dann natürlich ein Kafir, der darf nicht Imam sein im Gebet. Und die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt, dass jemand, der ein Fasiq ist und ein Gebet leitet, dessen Gebet ist korrekt und das Gebet der Leute, die hinter ihm beten, ist ebenfalls gültig. Außer Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, er war der Ansicht, dass das Gebet in diesem Fall ungültig ist. Und der Beweis der Mehrheit ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: "Yusalluna lakum fa in asabu fa lakum wa lahum wa in akhta'u fa lakum wa alayhim." Und zwar spricht in diesem Hadith der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Imame, die es später geben wird. Und hier tatsächlich spricht er von den größten Imamen oder auch vom kleinen Imam. Und mit dem größten meinte ich den Khalifa oder den kleinen Imam, eben der Imam, der das Gebet leitet. Wie dem auch sei, sagte er, dass es Leute geben wird, die euer Gebet anleiten werden, die werden euer Imam sein im Gebet. Wenn sie dann alles richtig machen, dann ist es gut für sie und auch gut für euch. Oder es ist gut für euch und auch gut für sie. Aber wenn sie etwas falsch machen, dann ist es gut für euch und schlecht für sie. Wie zum Beispiel, wenn also solch ein Imam irgendetwas machen würde, absichtlich, wodurch sein Gebet ungültig wird, das hat nichts zu tun mit dem Gebet der Leute hinten dran. Ein Beispiel dafür, der Prophet s.a.w. sagte, es wird Imame geben, die ihre Gebete absichtlich nach Ende der Zeit verrichten, also nachdem die Gebetszeit ausgetreten ist, Und dann, was soll man dann machen in dem Fall? Hat er gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, man soll sein Gebet zur richtigen Zeit verrichten. Und dann, wenn der Imam sein Gebet verrichtet, soll man hinter ihm nochmal sein Gebet verrichten. Und zwar als freiwilliges Gebet. Insofern, das, was man gemacht hat, war richtig. Und was er begangen hat, war schlecht, aber es ist für ihn schlecht. Und du dahinter hast deine Belohnung, inshallah, weil du zum einen ein freiwilliges Gebet verrichtest und zweitens dafür gesorgt hast, dass die Einheit der Muslime bestehen bleibt. Die andere Ansicht hat also keine starken Beweise, dass man sagt, dass das Gebet eines Fasiq als Imam, dass dadurch das Gebet ungültig würde, der Leute hinten dran. Das ist, warum? Weil der Fasiq selbst, wenn er betet, dann ist sein Gebet ja gültig. Und wenn sein Gebet für sich selbst gültig ist, warum sollte es dann ungültig sein für die Leute, die hinten dran beten? Und es ist eine Sache von Ijtihad und keine Sache von also klaren Beweisen. Aber es gibt zwei Arten von Frevelei, also zwei Arten von Ungehorsamkeit, zwei Arten von Sünden. Die eine Art von Sünden ist diejenige, die man begeht mit eigenen Taten. Und die andere Art ist diejenige, die man mit dem Herzen begeht. Diejenigen Taten, die man mit den eigenen Taten, diejenigen Sünden, die man mit den eigenen Taten begeht, sind wie zum Beispiel große Sünden wie Zina oder das Stehlen oder das Trinken von Alkohol oder ähnlichem. Allerdings gibt es auch eine Art Frevel, die das Herz begeht, und zwar geht es um die Aqida, wie zum Beispiel Al-Rafd, ist eine Aqida für sich, oder Al-I'tizal oder Al-Tajahum und näheres dazu natürlich in der Bücher über die Aqida. Das ist nicht unser Thema hier, aber man sieht, dass man diese Wissenschaften nicht voneinander einfach so trennen kann. Also ich meine, den Fiqh kann man nicht einfach trennen von der Aqida, es geht nicht, wir sehen es ja hier. Man kann nur hinter einem Muslim beten, nicht hinter einem Kafir. Und zu wissen, wer Muslim ist, wer Kafir ist, das muss man natürlich dann aus der Aqida lernen. Warum darf ein Fasiq nicht Imam sein? Und wenn ich sage, darf nicht sein, dann ist der Unterschied, ob ich sage, darf nicht sein oder sein Gebet ist ungültig, ist nicht das Gleiche. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Wenn zu euch, oder ihr glaubt, wenn zu euch ein Frevler kommt und euch eine Nachricht überbringt, dann vergewissert euch. Dann geht der Sache erst nochmal nach und guckt, ob das wirklich stimmt. Und wenn das nicht erlaubt ist, dass man nicht jemandem glauben darf, einfach so ein Fasiq, der ihm etwas erzählt, ohne zu recherchieren, um sicher zu sein, dass es stimmt, wie also jemand, der einfach alles glaubt, was einem erzählt wird, sei es in der Zeitung oder im Fernsehen oder in Nachrichten, ohne einfach sich zu vergewissern, was dahinter stecken könnte, dann ist es beim Gebet erst recht der Fall. Denn wir legen unser Gebet quasi in seine Hand, gemeint ist in seine Verantwortung, und erwarten von ihm, dass er uns im Gebet leitet. Und zwar richtig leitet. Und dann macht das auf falsche Art und Weise und betrügt uns dadurch. Also wie gesagt, das ist sicherlich nicht erlaubt. Dann ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt einen schwachen Hadith, der interessiert uns aber jetzt weniger. Nehmen wir nur den Teil des schwachen Hadithes, der auch authentisch ist. Und zwar in einer authentischen Version heißt es, der Prophet sagte, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ رَأَى. Ein Volk, das ihre Angelegenheit einer Frau übergibt, wird niemals erfolgreich sein. Und aus diesem Hadith wissen wir, dass unter anderem eine Frau niemals Khalifa sein kann der Muslime und auch nicht diese kleine Wilaya übernehmen kann, dass sie eben das Gebet von Männern leitet. Das ist nicht gültig. Das Gebet wäre dann also ungültig. Und es gibt diesbezüglich eine zweite Ansicht, die ist allerdings Shadh, also Shadh gemeint ist hier, sie hat keinen Wert, weil das gegen den Strom schwimmt und wird zwei Gelehrten zugeschrieben. Und zwar Imam al-Tabari, rahimahullah, und Dawud al-Zahiri. Möge Allah sich ihrer erbarmen. Und Und auch natürlich die Art und Weise, wie die Freunde des Propheten sallam das verstanden haben und danach, alles weist darauf hin, dass also nur ein Mann natürlich Imam sein darf für Männer und Frauen. Allerdings, wenn eine Frau Imam ist für Frauen, das ist eine andere Angelegenheit. Das ist eine andere Angelegenheit. Und zwar, das ist erlaubt nach der richtigeren Ansicht, und zwar die Ansicht von Imam Ahmad und Imam Shafi'i, weil Waraqa radiallahu anha hat den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis gebeten, dass sie die Leute in ihrem Haus anführt im Gebet. Istadhanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta umma ahla dariyam. Der Hadith ist bei Abu Dawud, bei Ahmad. Und insofern, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es natürlich erlaubt, darum geht es. Ja? Und dann war sie eben Imam für die Leute in ihrem Haus. Ja. Insofern, liebe Geschwister, was den Fasiq angeht, um da nochmal zurückzukehren, wenn man also die Möglichkeit hat, dass jemand vorbetet, der als rechtschaffen gilt, dann muss er das Gebet das Gebet anleiten. Und man darf nicht die Leute hinter einem Fasiq beten lassen, auch wenn das Gebet authentisch wäre, aufgrund dessen, was wir vorhin gesagt haben. Und wer auch nicht vorbeten darf, ist ein Zwitter, auf Arabisch Khuntha, weil bei einem Zwitter weiß man nicht, ob er ein Mann ist oder eine Frau. Und im Fiqh geht man davon aus, dass er eine Frau ist, solange nicht bewiesen ist, dass er ein Mann ist. Und genauso, worauf wir auch schon hingewiesen haben, darf man nicht beten hinter einem Kind, das noch zu klein ist. Und wir haben gesagt, dass ein Kind so alt sein muss, dass es versteht, was es tut und weiß, was es also sagt. Ja? Dieses Alter nennt man Sin at-Tamyiz auf Arabisch. Und es ist aber nicht entscheidend, ob er schon, die Pubertät erreicht hat. Das ist nicht entscheidend, weil wir authentisch überliefert bekommen haben, dass Amr ibn Salama radiallahu anhu wa ardah sein Volk im Gebet angeleitet hat und selbst 6 oder 7 Jahre alt gewesen ist, und der Hadith ist bei Al-Bukhari. Und insofern wissen wir also, dass die Sache also unproblematisch ist in der Hinsicht. Weil was ist das Problem eigentlich, wenn jemand vorbetet, der noch zu klein ist, der noch nicht die Pubertät erreicht hat? Das Problem dabei ist, dass die Person, die das Gebet leitet und die Pubertät noch nicht erreicht hat, sein Gebet ist ein freiwilliges Gebet. Und das Gebet der Leute hinten dran ist jetzt ein Pflichtgebet. Und es gibt sowieso schon die Meinungsverschiedenheit, ob man überhaupt ein Pflichtgebet verrichten darf hinter jemandem, der ein freiwilliges Gebet verrichtet. Und umgekehrt. Insofern sollte man auf jeden Fall dieser Meinungsverschiedenheit aus dem Weg gehen, wenn es möglich ist. Aber die Sunna ist klar, also dass es also erlaubt ist und das Gebet dann korrekt ist. Aber angenommen, unter den Leuten sind manche, die das ihr Gebet dann für unauthentisch, für ungültig erklären würden, dann was bringt es, dass man deswegen unnötig Streit erzeugt? Dann lässt man eben jemanden vorbeten, wo sich alle darüber einig sind. Denn ihr habt ja auch erfahren, dass zu den schlimmsten Imamen gehören diejenigen, die ihr Gebet verrichten, und die Leute hinten dran sind damit überhaupt nicht zufrieden. Ja. Insofern, liebe Geschwister, noch ein weiterer Punkt. Jemand, der nicht Ruku' machen kann, oder jemand, der nicht Sujud machen kann, soll auch andere Leute nicht im Gebet leiten, es sei denn, die anderen alle sind wie er und können ihr Gebet also nicht im Stehen verrichten, normal. Und die einzige Ausnahme, die wir machen, ist diejenige, wenn der Imam der Moschee ist. Wenn der Imam der Moschee ist und er hat irgendeine Krankheit, die vorübergehend ist, dann hat er das Anrecht, als erstes das Gebet vorzubeten. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst einmal krank war, und dann haben die Leute hinter ihm gebetet im Sitzen, weil er auch im Sitzen gebetet hat. Beziehungsweise er hat im Sitzen gebetet, und dann haben sie sich hinter ihm hingestellt, und da hat er ihnen ein Zeichen gegeben, dass sie sich hinsetzen sollen. Und als er sein Gebet dann beendet hatte, sagte er: Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht. Insofern seht ihr, dass aus dem Beispiel und dem Beispiel vorhin auch, dass die Gemeinschaft der Muslime hat sogar Vorrang, also diese, dass man sich an einer Einheit hält, hat Vorrang gegenüber Arkan im Salah. Das heißt, du lässt absichtlich dein Ruku' vielleicht weg oder dein Sujud weg, nur damit du dem Imam, dich vom Imam nicht unterscheidest. Diese Sache, liebe Geschwister, manche Gelehrte, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, haben gesagt, dass diese Angelegenheit mansuch ist. Das heißt, diese Angelegenheit gilt nicht mehr, ist aufgehoben, abrogiert worden. Und sie haben gesagt, dass jeder, der stehen kann, muss stehen, und jeder, der sitzen muss, soll eben sitzen. Und sie haben gesagt, wenn der Imam sitzt, dann sollen die anderen hinten dran stehen. Und sie haben das bewiesen, womit? Mit der Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegen Ende seines Lebens, ihr kennt das, dass als Abu Bakr radiallahu anhu das Gebet geleitet hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach im Stehen, also nicht stehen konnte, sondern er kam dann hinzu und hat sich dann neben ihm hingesetzt, links von ihm hingesetzt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet weitergeführt. Und die Leute, und Abu Bakr neben ihm stand. Und die anderen standen. Und das ist zweifellos, dieser Hadith ist zweifellos neuer als der andere. Insofern ist es ein klarer Fall, dass von Abrogation nach ihrer Ansicht. Allerdings, nach den Voraussetzungen für Abrogation und für Nasch, also, gibt es eine, mindestens, es gibt drei Bedingungen, und eine davon lautet, dass man nicht beide Hadithe in Einklang bringen kann, und das ist aber hier der Fall. Und deswegen ist die richtigere Ansicht die folgende, und zwar, es kommt darauf an, wie der Imam sein Gebet beginnt. Wenn der Imam im Sitzen beginnt, müssen alle sitzen, und wenn der Imam im Stehen beginnt, dann müssen alle stehen, wie es eben im Fall von diesem letzten Hadith von Abu Bakr war. Die Leute haben ja angefangen mit Abu Bakr im Stehen, also zu beten, und Allah weiß am besten Bescheid. Um dieser Sache überhaupt aus dem Weg zu gehen, wäre es nicht schlecht, wenn einfach in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, wo der Imam jetzt gerade krank ist, einfach jemand anderes die Sache übernimmt. Als ich gesagt habe, dass man als Mann nicht hinter einem Zwitter beten darf, ebenso darf eine Frau auch nicht als Imam sein für einen Zwitter, weil es eben sein könnte auch, dass er ein Mann ist. Ebenso jemand, der eine andauernde Krankheit hat, wodurch sein Wudu verloren geht. Wie Inkontinenz, ja, das heißt, wenn man sein Urin nicht halten kann, oder irgendetwas anderes, wodurch der Wudu ungültig wird, dann soll man auch Leute nicht im Gebet anführen, es sei denn, alle sind so wie er. Richtiger ist allerdings, dass er darf natürlich, aber die Sache ist hier, was sollte man tun, was hat Vorrang? Denn wenn sein Gebet an sich gültig ist, warum sollte man hinter ihm nicht beten dürfen? Aber wir reden hier von Vollständigkeit und davon, dass wir Meinungsverschiedenheiten, liebe Geschwister, aus dem Weg gehen wollen. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn du gebetet hast hinter einem Imam und es stellt sich heraus, das war kein Muslim? Wie kann das passieren? Das kann dadurch passieren, dass es jemand ist, der Schirk begeht. Wenn es jemand ist, stellt sich heraus hinterher, meinetwegen, das war jemand von denjenigen, die zu Toten beten. Oder das war jemand von der Ahmadiyya-Sekte. Oder sonst was. Es gibt ja Leute, die so beten, so wie wir, und trotzdem sind keine Muslime. Ja? Dann, wenn man es nicht gewusst hat, und man wiederholt sein Gebet, ist es besser. Allerdings, wenn man sein Gebet nicht wiederholt, lastet auf einem, inshallah, keine Sünde, aufgrund des Hadithes, den wir den wir ganz am Anfang erwähnt haben, und zwar, wenn die Imame richtig beten, dann ist es gut für euch und für sie, und wenn sie etwas falsch machen, dann ist es gut für euch und schlecht für sie. Also gut für euch im Sinne von, euer Gebet ist in Ordnung, und schlecht für sie, dass es ihre Sünde lastet auf sie selbst. Dann, liebe Geschwister, was ist, wenn zum Beispiel, wenn du gebetet hast hinter einem Imam und es stellt sich heraus, dass der Imam kein Wudu gehabt hat? Wenn sich herausstellt, dass der Imam kein Wudu gehabt hat, ist dein Gebet richtig und der Imam muss sein Gebet wiederholen. Das ist, wenn sich es erst hinterher herausstellt. Es wird überliefert über Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, dass ihm das passiert ist, und dann hat er den Leuten nicht angeordnet, dass sie ihr Gebet wiederholen sollen, sondern er hat nur selbst sein Gebet wiederholt. Und es ist auch über Ali ibn Abi Talib überliefert, dass ihm das gleiche passiert ist, aber er hat den Leuten gesagt, ihr müsst euer Gebet wiederholen. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Hanafiya auch dieser Ansicht sind. Wie dem auch sei, was macht man in so einem Fall? Wenn beides authentisch ist, sowohl über Ali ibn Abi Talib, über Umar ibn Khattab, dann wissen wir, liebe Geschwister, im Zweifelsfall hat wer Vorrang? Der Bessere von beiden, Umar radiallahu anhu. Denn zu unserer Aqida gehört, dass der Beste nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von dieser Umma ist Abu Bakr und danach Umar. Und die zweite Sache ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu den Hadith nicht gekannt hat, den ich vorhin erwähnt habe. Der also klar beweist, dass auch wenn das Gebet der Imame ungültig ist, das Gebet von den Ma'mumin ist trotzdem gültig. Wenn allerdings während dem Gebet der Imam weiß, dass sein Gebet ungültig ist, muss er sofort das Gebet verlassen und jemand anderes an seiner Stadt beten lassen. Logischerweise. Er darf nicht einfach weiter beten, das geht überhaupt nicht. Ja, und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte: وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. Er sagte, rahimahullah ta'ala, so war die Verfahrensweise der rechtgeleiteten Khulafa, der besonderen Khulafa, wenn sie Leute im Gebet angeführt haben und hinterher gemerkt haben, dass sie Junub sind, weil sie die Janaba im Kleid gesehen haben, haben sie ihr Gebet wiederholt und haben den Leuten nicht gesagt, dass sie ihr Gebet wiederholen müssen. وَإِنْ عَلِمَ الْإِمَامُ أَوْ الْمَأْمُونَ بِالْحَدَثِ أَوْ النَّجَاسَ فِي أَثْنَى الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ. Und wenn der Imam allerdings weiß, Entschuldigung, ich habe vorhin vielleicht das nicht klar ausgedrückt. Also, wenn die Leute beten, ja, und der Imam weiß jetzt, eigentlich ist er nicht rein, dann kommt es darauf an, ob er von Anfang an schon nicht rein war oder mittendrin. Ja, wenn von Anfang an er nicht rein war, dann ist sofort das Gebet von allen ungültig. Wenn er allerdings mitten im Gebet merkt, mitten im Gebet sein Wudu verliert, dann soll einfach jemand anderes, also aus der vordersten Reihe, das Gebet weiterleiten. Das ist ein Unterschied, ob es von Anfang an war schon oder ob es. Weil wenn es von Anfang an war, dann ist dein Gebet, hat das Gebet ja gar nicht stattgefunden. Ja? Sehr klar. Weil du kannst ja nicht in ein Gebet eintreten ohne Wudu. Das geht nicht. Aber wenn du im Gebet schon drin bist und mittendrin ist dein Gebet ungültig, dann soll jemand anderes weiter beten. Ja. Wenn jemand sich nach dem Gebet erinnert daran, dass er kein Wudu gehabt hat, muss er sein Gebet wiederholen. Wenn allerdings jemand sich nach dem Gebet erinnert, dass an seiner Kleidung Unreinheit gewesen ist, muss er sein Gebet nicht wiederholen. Und die Voraussetzungen, eigentlich sind beides Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes. Shurutu sihhat as-salah. Aber die Voraussetzungen sind nicht gleich. Bei der einen Voraussetzung handelt es sich darum, dass man etwas tun muss, Wudu. Und bei der anderen Voraussetzung handelt es sich um etwas, was man unterlassen muss. Und zwar, dass Unreinheit an die Kleidung kommt. Und der Beweis dafür, dass es einen Unterschied gibt zwischen den zwei Dingen, ist der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitten im Gebet seine Schuhe ausgezogen hat. Und hinterher hat er den Leuten gesagt, dass Jibril alaihi salam ihm gesagt hat, dass an seinen Schuhen Unreinheit ist. Und deswegen hat er seine Schuhe mitten im Gebet ausgezogen. Und das bedeutet ja, dass die Unreinheit von Anfang an da gewesen ist. Und trotzdem hat er sein Gebet nicht wiederholt. Insofern gibt es einen Unterschied. Nicht alle Bedingungen des Gebetes, nicht alle Bedingungen für die Gültigkeit eines Salah sind gleich. Des Weiteren, liebe Geschwister, darf ein, ich erkläre gleich, was es heißt, ein Ummi nicht anderen Leute anführen Gebet, die eben nicht Ummi sind. Und Ummi bedeutet im Arabischen mehreres. Ummi kann bedeuten jemand, der nicht lesen und schreiben kann. Aber gemeint ist hiermit jemand, der nicht den Koran richtig lesen kann, sodass er zum Beispiel Buchstaben austauscht. Und gemeint ist insbesondere die Fatiha. Denn wenn jemand zum Beispiel anstatt Iyaka, Iyaki sagt, Iyaka, es spricht man jemand an, der männlich ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn wir nicht sagen, er ist männlich oder weiblich oder sowas, aber im Arabischen verwendet man für Allah subhanahu wa ta'ala immer die männliche Form. Und wenn man Iyaki sagen würde, wäre es so, als würde man eine Frau ansprechen. Oder wenn jemand sagt An'amta, verwandelt er um in An'amtu. Ja? An'amta bedeutet, du hast ihnen Gnade erwiesen. Also man spricht Allah an. Und wenn man sagt An'amtu, dann heißt es, ich habe ihnen Gnade erwiesen. Hat man die Bedeutung verändert. Ja? Und vieles von diesem. Also das heißt, wenn jemand nicht imstande ist, die Fatiha so zu lesen, wir sagen nicht, er muss sie perfekt lesen können, aber er muss jede Haraka, jedes Vokal richtig lesen und er muss jeden Buchstaben so lesen, dass man weiß, welcher Buchstabe damit gemeint ist. Ja. Zum Beispiel gibt es manche Leute, die haben eine Krankheit, also die Krankheit kann man jetzt darüber streiten, ob man es Krankheit nennen möchte, aber man nennt diese Leute Al-Farr. Das sind Leute, die das Ra nicht sprechen können, sondern sie wandeln es in ein Ra um. Sie sagen nicht Ar-Rahman, sie sagen Ar-Rahman. Ja? Das ist bei manchen, also wie gesagt, bei manchen ist es eine Krankheit, bei manchen ist einfach, sie haben es nicht richtig gelernt, eins von beiden. Ja? Und vieles andere. Ja? Wenn jemand nicht irgendeinen Buchstaben sprechen kann, der Fatiha, der eigentlich gesprochen werden muss, ja? Und wandelt ihn irgendwie um. Manche Leute können vielleicht kein Lam sprechen. Oder manche wandeln vielleicht, manche wandeln das Ra in ein Lam um. Andere wandeln das Sin in ein Ta um. Ja? Solche Leute gibt es und das ist also bekannt. Deswegen gibt es auch für extra sogar Namen dafür. Ja? Deswegen, solche eine Person, ein Ummi, darf nicht das Gebet leiten, es sei denn, die Leute hinter ihm sind genauso wie er. Können es auch nicht besser als er. Dann natürlich ist sein Gebet gültig. Aber wenn nicht, dann gibt es ein großes Problem. Dann kommt es darauf an, ob er imstande ist, die Sache zu korrigieren. Also wenn wir solch eine Person haben, die die Fatiha nicht richtig lesen kann. Und zum Beispiel er sagt, غير المغضوب عليهم ولا الضالين mit Dha. Diese Person, sein Gebet ist ungültig. Es sei denn natürlich, er kann es nicht besser. Und das ist der Unterschied, ja. Das heißt, wenn es eine Person ist, die es nicht besser sprechen kann als so, dann ist das Gebet hinter ihm gültig. Und wenn er es aber nicht will oder sich keine Mühe gibt darum, dann ist sein Gebet ungültig, auf jeden Fall, weil Ad-Dallin und Ad-Dallin, das sind zwei verschiedene Sachen. Ad-Dallin sind die Irrgegangenen und das ist, was gemeint ist, ne? Und Ad-Dallin kommt von Dalla Yadillu, bedeutet jemand, der bleibt, die Bleibenden. Das macht keinen Sinn. Ja? Auf jeden Fall hat er da die Bedeutung verändert. Dann ebenfalls haben wir gesagt und betonen nochmal, jemand, der andere Leute im Gebet anführt und die Leute mögen ihn nicht, die hassen ihn und verabscheuen ihn, dann sollte man die Sache unterlassen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Thalathatun la tajawazu salatuhum adhanahum." Es gibt drei Leute, deren Gebete nicht höher steigen als ihre eigenen Ohren. Ihr wisst, die Taten werden zu Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben, wie es im Koran heißt. Aber die Taten, jemand von diesen drei Leuten, nicht einmal das Gebet steigt nicht mehr über ihre eigenen Ohren. Und zwar, erstens, Al-Abdu al-Abiq hatta yarja'. Und zwar ein Sklave, der geflüchtet ist, bis er wieder zurückkehrt. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. Und eine Ehefrau, die die Nacht verbringt, während ihr Ehemann mit ihr zornig ist. وإمام قوم وهم له كارهون. Und jemand, der andere Leute im Gebet anführt, und das ist, worum es jetzt geht, jemand, der andere Leute im Gebet anführt und die Leute mögen ihn nicht und sind damit unzufrieden. Der Hadith ist bei Tirmidhi, der Hadith ist Hassan. Auch Tirmidhi selbst sagte, der Hadith ist Hassan. Und wir haben auch darüber gesprochen, was ist die Sache, wenn die Leute nicht mögen, einen Imam mögen, warum mögen sie ihn nicht? Ist es, weil sie ihn nicht mögen, weil er die Sunna praktiziert? Sie mögen die Sunna nicht? Dann haben manche Gelehrte gesagt, Dann haben sie nicht das Recht. Dann haben sie nicht das Recht zu verlangen, dass er nicht vorbetet. Und der Prophet ﷺ hat allerdings diesen Unterschied nicht gemacht. Und es bringt nichts, wie wir gesagt haben, wenn wir einen Imam haben, der die Sunna praktiziert und die Leute verabscheuen ihn und dann bleibt er ihr Imam. Das bringt nichts, weil der Imam hat ja auch mehr als nur die Funktion vorzubeten. Ja? Er hat ja auch die Funktion, dass er Leuten also berät und die Leute kommen zu ihm, sie vertrauen ihm, sie denken, dass er mehr Wissen hat als sie und sie glauben, dass er weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt und verboten hat und so weiter. Und wenn die Leute ihr Vertrauen verloren haben im Imam, weil sie ihn verabscheuen, dann hat das natürlich keinen Sinn mehr. Ja? Aber es gibt ein Minimum. Also wenn ich sage, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam besteht aus Pflichten und Nichtpflichten. Ja? Und natürlich im Gebet, wenn jemand verabscheuen würde, dass der Imam die Fatiha liest, ich übertreibe mal, dann natürlich haben sie nicht, dann muss er da bleiben. Müssen sie weg vielleicht, aber können nicht den Imam wegmachen. Ja. Ja. Es ist halt wichtig, dass der Imam so ähnlich ist wie die Leute. Also wenn wir jetzt Leute haben, leider, die Extremisten sind und nur einen Imam akzeptieren von ihrer Richtung, genau sind wie sie in allem, und der genau das Gebet so verrichtet wie die Leute hätten selbst, das ist natürlich schlecht für die Leute, weil unsere Religion ist nicht das, was unsere Väter uns beigebracht haben, sondern die Religion ist das, was der Prophet uns beigebracht hat, sallallahu alaihi wa sallam, ja? Aber manche Leute wollen eben nur das machen, was sie gelernt haben. Auch wenn es falsch ist, darum geht es natürlich, ja, das ist der springende Punkt. Trotzdem in diesem Fall, dann ist es besser für die Gemeinschaft, wenn dann eben jemand vorbetet von ihnen, weil der Prophet sallam sagte, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum, und zwar unterscheidet euch nicht, denn dann werden sich auch eure Herzen unterscheiden, ja? Und das sieht man ja klar und deutlich. Jetzt noch ein paar Punkte, liebe Geschwister, am Ende dieses Kapitels, die vielleicht nicht so ordentlich sind, also von der Ordnung her. Wie dem auch sei, im Gemeinschaftsgebet sollen die Leute, diejenigen hinter dem Imam sein, die erwachsen sind. Und die Leute, die Verstand haben. Ja, das ist die erste Sache. Das ist eine wichtige. Allerdings, angenommen, da sind Kinder da, zum Beispiel im Alter von 9 Jahren oder 10 Jahren, und die wissen sehr wohl, wie man betet, dann gehört es nicht zur Vernunft, dass man den Leuten sagt, geht nach hinten, weil die Erwachsenen müssen dort stehen. Warum nicht? Weil es kann sein, dass du dann bei dem Kind im Herzen mehr zerstörst, als du eigentlich erreichen wolltest. Er hat zum Beispiel vorher gehört, dass es gut ist, hinter ihm zu sein, du machst ihn weg. Warum sollte er dann nochmal dahin versuchen zu kommen? Ja. Des Weiteren, wenn es eine Lücke gibt in einer Gebetsreihe, dann muss man diese Lücke füllen. Wie wir gesagt haben, wie bei den Sitzungen, da sitzt man nicht zerstreut, weder beim Jumu'ah-Gebet noch bei anderem, sondern man sitzt eben kreisförmig, wie es die Sunna ist. Und wenn du also in die Moschee kommst und da ist eine Lücke in der Reihe, dann füllst du diese Lücke aus. Das ist das, was du zu tun hast. Ja? Und das ist besser, als wenn du zum Beispiel zu zweit reinkommst und da ist nur noch eine Lücke und dann sagst du der Person, wir beten in eine neue Reihe zusammen. Ja? Sondern was du tun sollst, du sollst die Reihe füllen. Danach gucken wir die nächste Sache an. Wenn jetzt jemand alleine hinter der Reihe steht. Normalerweise darf man das nicht. Aber wenn er nichts dafür kann, können wir ihm nicht sagen, darfst nicht machen. Dann ist es besser für ihn, dass er alleine betet, als wenn er jemanden antapst und dann müsste diese Person einen Schritt zurückgehen oder sowas. Ja? Weil erstens ist das nach meinem Wissen gar nicht überliefert und zweitens bringst du die Person aus der Konzentration raus und dann verringert sich also seine eigene Belohnung im Gebet. Dann, liebe Geschwister, der Ma'mum muss den Imam sehen können oder jemanden sehen können, der den Imam sieht, oder jemanden sehen können, der jemanden sehen kann, der den Imam sieht, und so weiter und so fort. Das ist das, wie die Gelehrten gesagt haben, und sie haben gesagt, dass, weil wenn das nicht der Fall ist, wie es heute in vielen Moscheen ist, besteht immer die Problematik, was macht man, wenn zum Beispiel die Frauen beten, meistens in einer anderen Gegend, und die können die Männer nicht sehen, und das große Problem ist dabei was, wenn irgendwie der Ton ausfällt oder noch schöner ist, wenn das Mikrofon nicht eingeschaltet wird, da haben die Frauen auch Pech gehabt. Und wie gesagt, also das sind so Sachen, die würden niemals passieren, wenn unsere Moscheen so aufgebaut würden, wie sie damals aufgebaut waren. Was können wir darüber sagen? Wir können darüber sagen, man achte darauf. Man achte darauf. Inshallah, es wäre schön, wenn die Leute, bevor sie eine Moschee bauen, immer erst Gelehrte konsultieren, sodass sie wissen, wie eine Moschee zu bauen ist. Ja? Dass sie zum Beispiel so ganz kleine Sachen wie die Qibla richtig machen, nicht in die falsche Richtung bauen, oder ganz große Sachen, dass sie nicht einen falschen Teppich hin tun, dass er mehr ablenkt, als eigentlich der Sinn des Teppiches ist. Ja? Wie dem auch sei, es gibt so mehrere Sachen, nicht nur diese, sondern viele Sachen, die ich wisse. Weil die Schönheit der Moschee ergibt sich wirklich nicht durch den Teppich. Die Schönheit der Moschee ergibt sich, dass man sich trifft und was zusammen lernt. Ebenso, was auch gehört übrigens zu den Moscheen bauen, dass man eben keinen Mihrab baut in einer Moschee. Und mit Mihrab ist gemeint, diese Vertiefung in die Wand, kennt ihr, so eine Aushöhlung von einer halben Kugel oder so, sodass der Imam sich da irgendwie da reinstellt und so. Das gehört auch nicht zur Sunna dazu. Und einige der uns vorausgegangenen Rechtschaffenen haben das verabscheut, wie zum Beispiel Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu oder Imam Malik rahimahullah. Und der Grund ist, weil weil man dann nicht sehen kann, was der Imam vielleicht für Bewegungen macht. So, nächste Sache. Derjenige, der ein Gebet wiederholt, oder derjenige, der ein Gebet nachholt, die können alle hintereinander beten, das ist kein Problem. Der eine kann hinter dem anderen beten und umgekehrt. Und es ist auch erlaubt, dass man ein Pflichtgebet verrichtet hinter jemandem, der freiwillig verrichtet und umgekehrt. Und es ist auch erlaubt, dass man ein Fardgebet verrichtet hinter jemandem, der ein anderes Fardgebet verrichtet als man selbst. Ja? Und für alles gibt es entsprechende Beweise. Warum ist es erlaubt, dass man hinter jemandem betet, der ein freiwilliges Gebet verrichtet? Und zwar, weil ihr kennt, dass Mu'adh radiallahu anhu hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer das Isha-Gebet verrichtet. Und dann ist er zu seinen Leuten zurückgegangen in Quba und hat das Isha-Gebet nochmal verrichtet als Imam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm nicht gesagt, dass es irgendwie falsch sei, sondern er hat das gebilligt. Und Mu'adh hat mit Sicherheit nicht zweimal Fard gebetet, sondern die Fard, manche Gelehrte haben, also die Mehrheit der Gelehrten sagt, das darf man nicht. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, man darf nicht hinter jemanden beten, der Nafila betet oder umgekehrt. Und sie haben den Hadith, natürlich kennen sie den Hadith, sie haben gesagt, ja, offensichtlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, offensichtlich hat Mu'adh ibn Jabal in diesem Fall zuerst die Nafila gebetet, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das darf er ja, kann freiwillig mitbeten. Und danach hat er erst Fard gebetet mit seinen Leuten. Aber das ist weit hergeholt. Denn normalerweise, wenn du hinter dem Propheten betest, und diese Möglichkeit haben wir nicht gehabt bis jetzt, dann wirst du normalerweise dein Pflichtgebet hinter dem Propheten beten und nicht dein freiwilliges Gebet. Also das ist also, denke ich mal, ein schwacher Beweis. Ja. Und das Gleiche ist, ein zweiter Beweis, den gesagt haben von Amr ibn Salama, er hat mit 6 oder 7 Jahren vorgebetet. Und das war ein freiwilliges Gebet, auf jeden Fall, weil jemand, der 6 oder 7 Jahre alt ist, ist noch nicht erwachsen. Also islamisch gesehen ist er noch nicht erwachsen, auf keinen Fall. Ja. Und sie haben auch das begründet mit der Aussage des Propheten, der Imam ist dafür da, dass man ihm folgt. Deswegen unterscheidet euch nicht von ihm. Aber, wie gesagt, wenn wir so einen allgemeinen Hadith haben, unterscheidet euch nicht von ihm. Und dann haben wir 1, 2 klare Beweise, dass es möglich ist und dass es erlaubt ist und dass es stattgefunden hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gebilligt hat, dann wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit diesem Hadith nicht die Absicht des Gebetes gemeint hat. Sondern da geht es hauptsächlich um was? Um die Äußerlichkeit. Geht es hauptsächlich um die Äußerlichkeit. Gut. Ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen, eine Frau, wenn sie mit anderen Frauen zusammen betet, wie sie steht? Ich weiß nicht, auf jeden Fall die Frau, die betet in der Mitte. Ja? In der Mitte der ersten Reihe, weil Aisha radiallahu anha das so gemacht hat. Ja? Und die Frau betet nicht wie die Männer weiter vorne. Ja? Das ist noch als letztes. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا